Zurück sind wir. Wir haben beim letzten Mal aufgehört mit Sophania, Kapitel 3 und Vers 17. Und ich habe darüber geredet, wie genial es ist, dass der Vater schweigt in seiner Liebe. Und das haben wir auch hier gesehen im Lukas 15, dass der Vater geht nicht ein auf die Diskussion der Selbstverdammnis von diesem Jungen. Wie viele von euch doch wohl in Verdammnis gelebt haben, Anklage vom Feind, andere Menschen haben dich vielleicht versucht zu manipulieren, haben dich mit Schuldgefühlen versucht fertig zu machen und Gehorsam zu bewegen, und dann projizieren wir das auf Gott. Hör zu. Ich habe in dem kurzen Intervall, den wir hier hatten, gesagt, auch der beste Vater der Welt ist nicht mal annähernd so gut, wie Gott es ist als Vater. Der beste irdische Vater kann nicht verglichen werden mit unserem himmlischen Vater. Ist das nicht ein toller Gedanke? Ich denke darüber nach. Du hast es in der Pause kurz gesagt. Ja. Es ist ein sehr radikaler Gedanke. Aber es ist ja so, schau, und darum müssen wir, Peter, Ich will niemand verletzen. Sollte das, was ich jetzt sage, jemand verletzen, dann hast du dich verletzen lassen. Weil ich sage nichts mit der Intention, jemand zu verletzen, okay? Aber im Grunde genommen ist es ja völlig egal. Und ich sage das nicht egal als generell. Ich sage das egal ganz speziell in Bezug auf meine Beziehung zu Gott, dem Vater. Nur in diesem Kontext, also nimm es bitte nicht aus diesem Kontext. Im Grunde genommen ist ja völlig egal, ob du einen liebevollen Vater gehabt hast oder einen ablehnenden, hasserfüllten, missbräuchlichen Vater. Es ist ja völlig egal. Dein Bild von Gott als Vater sollst du nicht von dieser Erde bekommen. Das sollst du nur davon bekommen, wie Jesus dir zeigt, wie der Vater im Himmel wirklich ist. Das heißt, ob du einen guten oder schlechten Vater hast, spielt hier gar keine Rolle. Das hat nichts zu tun mit einem Vater im Himmel. Vater im Himmel und Vater auf Erden sind zwei verschiedene Sachen. Sie sind zwei völlig verschiedene Sachen. Das eine hat mit dem anderen aber gar nichts zu tun. Und den Fehler machen viele Christen. Die glauben, sie haben einen guten Vater, also können sie sich ihren Vater im Himmel auch gut vorstellen. Und sie stellen ihnen dann vor, wie der irdische Papa war. Aber der himmlische Vater ist nicht zu vergleichen mit irdischem Papa. Mit keinem, auch nicht mit dem Allerbesten. Aber macht man irgendwie automatisch, finde ich. Und das darf man halt nicht, ne? Genau, man darf nicht den irdischen Vater ins Spiel hineinbringen, wenn es darum geht, den himmlischen Vater und seine Liebe zu ergreifen. Da dürfen wir nur einen ins Spiel bringen, und der ist? Jesus. Der Anfassbare. Der Greifbare, der Spürbare, der Erlebbare, der Sichtbare, der Hörbare. Eine Person, die mir sehr nahe steht, die hat mir gesagt, sie wollte mal was anderes in der Bibel lesen und sagte, ich kann nicht. Ich möchte weiter im Evangelium lesen. Und ich werde die Person mal fragen, was sie fühlt. Ich werde sie mal fragen, was sie fühlt. Und ich bin mal gespannt, ob sie das beschreibt, worüber wir gerade reden. Ob sie nicht den Vater fühlt. Weil die Person sagt, ich möchte weiterlesen, weil ich möchte sehen, wie Jesus ist. Fiel mir gerade ein. Könnte sein, dass sie fühlt, wie der Vater ist, weil sie so sieht, wie Jesus sein Leben auslebt. Du musst die Person fragen, so schnell wie möglich, ich will das herausfinden. Und sollte diese Person nicht den Vater erleben, sondern nur Jesus, dann hast du jetzt etwas, was du dieser Person beibringen kannst. Nämlich, schön, dass du Jesus so intensiv erlebst, aber genauso intensiv kannst du jetzt auch den Vater erleben. Das ist mal ein Schritt weiter. Das war für mich, also für mich, was habe ich versucht, die Vaterliebe zu verstehen? Weißt du, ich habe ja, mein Vater hat mich ja, hat uns ja alle gezüchtet, das war ja ganz normal damals. Das war ja, weißt du, heute schauen viele Leute erschrocken, nur jeder, der in meinem Alter ist, weiß, das war das ganz das Normalste. Da hat kein Mensch sich dabei was gedacht, dass das Kindesmisshandlung wäre. Die Kinder wurden geschlagen. Christliche, nicht christliche, weißt du? Und das war normal. Wir wurden auch von den Lehrern geschlagen. Wir hatten von den Lehrern Ohrfeigen bekommen. Wir hatten von den Lehrern mit dem Stock wurden wir noch geschlagen. Weißt du, von den Lehrern. Wow. Ja. Wir mussten die Finger ausstrecken und da wurde auf den Finger geschlagen mit dem Stock. Mhm. Wir hatten einen Lehrer, der liebte es, Fußtritte zu geben. Also wenn du in der Schule nicht brav bist, du musst dich vor der ganzen Klasse dir hinstellen vorne und der gab einen richtig festen, schmerzhaften Arschtritt. Ach, in den Hintern? In den Hintern. Ich dachte an dein Schienbein. Nein, einen richtig schmerzhaften Tritt in den Hintern. Ja, wir Ohrfeigen, mit dem Stock geschlagen. Ein Lehrer, der riss gern bei die Haare. Der hat die Schüler bei die Haare gerissen. Mhm. Um zu disziplinieren? Einfach, um die Kinder zum Gehorsam zu bringen. Und natürlich wurden die Sprüche auch zitiert, der ein Kind liebt, der wird die Rute nicht schonen. Und wie gesagt, das war das Normale. Und ich mache da keine Anklage, weil das war so. Nur, das hat halt in den Herzen von vielen Menschen auch bewirkt, dass sie Gott als strafenden Gott gesehen haben. Und für mich war es deshalb schwierig, Gott als diesen genialen, herrlichen, liebevollen, tollen Vater zu erleben, weil ich so lange gebraucht habe, bis ich gecheckt habe, nur in Jesus sehe ich den Vater. Und in dem Augenblick, wo ich mal ergriffen habe, in Jesus sehe ich den Vater, wirklich, spielt es keine Rolle mehr, wie mein irdischer Vater war. Weißt du, ich durfte ihm vergeben, ich durfte Sachen das loslassen, es schmerzt nicht mehr, wenn ich denke daran, wie ich als Kind physisch gezüchtigt wurde, da gibt es keine seelischen oder Herzschmerzen, nee. Gar nichts, nee. Weißt du. Das war einfach so, es gibt auch kein Urteil, es heißt einfach, das war einfach die Generation, in der wir lebten. Da war, jeder wurde einfach körperlich gezüchtigt. Das war Teil der Kindererziehung. Ja, ich kenne das auch noch. Eben, das war ganz normaler Teil der Kindererziehung. Und was für mich wichtig geworden ist, eben für mich, bis ich ähnlich ergriffen habe, anerkannt habe, mich entschieden habe, das zu glauben, dass egal wie mein irdischer Vater war, der Vater im Himmel ist nur so, wie ich ihn in Jesus sehe. Nur so. Anders ist er nicht. Hast du mich gesehen, hast du den Vater gesehen? In diesem Augenblick an konnte ich loslassen. Weil ich habe ja auch, ich stell dir vor, ich habe einen Himmelvater, ich habe die Liebe meines himmlischen Vaters assoziiert mit Schlägen. Wenn ich mit meinem Roller gefahren bin und ich fiel hin und ich habe mir das Knie aufgeblutet gestoßen, der erste Gedanke war, ich habe mit meiner Schwester gestritten, jetzt hat Gott mich vom Roller geworfen, weil er mich so sehr liebt, züchtigt er mich. Ich finde das sehr, sehr schwer zu verstehen, nachzuvollziehen. Und dann habe ich natürlich... Es war automatisch, dass das so kam. Ach, da war das immer, war so tief drin. Das war ein Herzensglauben, ja. Das waren Überzeugungen meines Herzens. Also ich finde das so schrecklich. Ich finde das so furchtbar. Mhm. Und jetzt stell dir vor, wie mein Gottesvertrauen war. Du kommst zu Gott und du brauchst von ihm etwas, du möchtest etwas, du willst etwas und du bist dir nie sicher, worüber will er mit mir reden? Darüber, dass ich mit meiner Schwester gestritten habe? Oder was weiß ich? Worüber will er mit mir reden? Die Sünde, die ich gestern begangen habe? In der Schule, mit den anderen Teenagers, worüber will der Vater mit mir reden? Und als ich angefangen habe, Peters war für mich wirklich eine Entscheidung. Ich habe dann Bücher gelesen über die Vaterliebe, die waren alle schön, da habe ich geheult dabei, aber die haben mir nichts verändert. Ich glaube, ich weiß warum. Ich habe geheult dabei, aber die waren schön. Aber verändert haben sie. Was in meinem Herzen Veränderung gebracht hat, dass ich mich entschieden habe, ab sofort gibt es für mich keinen anderen Vater mehr, außer den, der Jesus darstellt. Diese Entscheidung habe ich getroffen. Und dann habe ich mich beschäftigt. Wow, wenn ich Scheiße baue, lauft er mir entgegen und umarmt er mich. Wow, und dann stelle ich mir vor, mitten in der Sünde drückt mich der Vater. Also, da kriegst du feuchte Augen. Und nachdem ich mich entschieden habe, den Vater in Jesus zu sehen, wurde mein Vaterbild wiederhergestellt. in dem Maße habe ich auch, weißt du, erlebt, wie er mich nicht anklagt, er mich nicht verurteilt, er mich nicht rügt, er mich nicht ständig scheltet, sondern er will mich einfach nur drücken, küssen und wiederherstellen. Also diesen Vater, den willst du doch kennen. Und wie? Also diesen Vater, du kannst es nicht versauen. Ja. Stell dir vor, wir glauben das. Stell dir vor, wir glauben es, wir spüren es. Stell dir vor, tausenden Leuten, die sich diese Serie anschauen werden, vielleicht ein paar zigtausend Leute, wissen wir nicht. Stell dir vor, wenn die tausende Menschen, die Deutsch sprechen, diese Serie anschauen und die glauben das, die entscheiden sich im Herzen, das zu glauben. Stell dir vor, wie die den Vater repräsentieren. Das meinte ich mit wir. Wir. Hier. Glauben es. Sie werden ebenfalls darüber reden. Zu allen anderen, die sie kennen. Ohne, dass man es ihnen sagt. Weil es so schön ist, weil sie ihn persönlich kennen. Peter, mir brennt gerade was am Herzen. Was denn? Ich glaube, das ist der Heilige Geist. Da gibt es viele Väter, die sich selbst verurteilen, weil sie Gott als Vater nicht gut repräsentiert haben. Lass diese Scham und Schande los. Halt nicht fest an ihr. Lass sie los, mein lieber Freund. Wenn du nicht der gut genug Vater warst, wenn du nicht der richtige Vater warst, wenn du Gott als Vater zu deinen Kindern nicht gut repräsentiert hast, löst dich jetzt selbst von dieser Schuld und Schande. Lass dir von mir sagen, so gut hättest du Gott als Vater gar nicht repräsentieren können, dass du ihn gut genug repräsentiert hast. Lass die Schuld los. Du hast getan, was du tun konntest. Du hast Dinge nicht besser verstanden. Lass die Schuld los. Lass dir von niemand Schuld einreden. Lass dir von niemand Schuld auflassen. Lass dir auch von deinen erwachsenen Kindern nicht immer wieder Schuld zureden, dass du schuld bist an ihrem Jetzt-Zustand. Das bist du nicht. Ich spreche dir die Freiheit von dieser Schuld zu. Vergib dir auch selbst. Jeder erwachsene Mensch ist zuständig für den eigenen Zustand deines Herzens. Mein Vater ist nicht schuld daran, wie es meinem Herzen geht. Der ist nicht schuld daran. Ich kann das Vaterherz Gottes ergreifen und erleben, wenn ich das möchte. Und ich empfinde einfach, während wir das hier so aufnehmen, dass es Väter gibt, die hier zuschauen, die leben unter der Schuld und Scham und der Anklage, dass sie als Väter versagt haben. Lass das jetzt los. Ich spreche dir Vergebung zu. Ich spreche dir Freiheit zu. Schreit raus aus diesem Gefängnis der Schuld und Scham. Und schon wieder eine so schöne Einladung. Rauszutreten aus dieser Last. Wer war der Aktive? Der Vater. Immer. Und schon wieder eine Einladung. Wir brauchen uns nicht mehr zu quälen. Diese offenen Arme, die werden sich nie wieder verschließen. Niemals. Stell dir vor, wenn der Vater mit dem Sohn darüber diskutiert hätte, wie der Sohn versagt hat. Vater, ich habe gesündigt in Himmel und dich. Ja, genau, schön, dass du es einsiehst. Endlich bist du einsichtig geworden. Ich habe gewartet, dass du zu dir kommst. Setz dich mal her, reden wir mal darüber. Vater schwieg in seiner Liebe. Er war ruhig. Ihm war es so egal, was der vermasselt hat. Ihm war es so egal. Und mir brennt es auf der Seele, weißt du, wem noch ein Wort zu sagen? Wem? Den jungen Vätern. Ja, ich sag's ihnen. Wenn du zuschaust und Vater bist, egal wie alt deine Kinder sind, sagen wir mal, sie sind nicht ganz so alt und du machst dir viele Gedanken. Bin ich wirklich ein guter Vater? Und du machst dir Gedanken um die Zukunft. werde ich meine Kinder so viel auf den Weg geben, dass sie klarkommen, dass sie richtige Entscheidungen treffen? Werden sie nicht den Mangel erleben, den ich erlebt habe? Ich hoffe, vielleicht spielst du mit den Gedanken, hoffentlich werde ich nicht die Fehler machen, die mein Vater gemacht hat. Und das alles nimmt dir den Sauerstoff zum Atmen, zum Sein. Es ist so gut, dass du einfach bist. Aber denk daran, dein Vater im Himmel ist derjenige, der in dir bewirkt, dass du guter Vater sein kannst. Streng dich nicht an. Lass dich von ihm lieben. Lass dich in den Armen halten. Lauf jeden Tag in seine Arme. Lass dich einfach lieben und du wirst dich wundern. Du wirst dich wundern, wie viel von dieser Liebe in den Herzen deiner Kinder gepflanzt werden wird. Pflanz diese Liebe, die er dir gibt. Er ist derjenige, der sich durch dich ausdrücken wird. Und deine Kinder werden sagen, werden Dinge über dich aussprechen, wo du dir sicher sein wirst, das konnte ich ja gar nicht sein. Ich habe sehr lange daran gezweifelt, ob ich das mit meinen beiden Kindern irgendwie gut hinbekomme. Und irgendwann habe ich mich entschieden, ich lasse mich jetzt einfach mal lieben. Ich lasse mich mal von meinem himmlischen Vater so lieben, wie nur geht. Und das, was meine Kinder mir spiegeln, ist, ich fühle mich so unendlich geliebt. Und das war meine größte Sorge, dass die das gerade nicht erleben. Das ist immer möglich, der Vater zu sein, durch so ein Vater zu sein, wie der himmlische Vater sich durch dich ausdrücken will. Er kriegt das schon hin. Danke dir, lieber Peter. Ach, welche wichtigen, tiefgehenden, bewegenden Worte. Peter hat etwas gesagt, lass dich vom Vater lieben. Darüber reden wir in der nächsten Episode. Das war bis jetzt, das ist die längste Episode, die wir gemacht haben zu irgendeinem Thema. Serie meinst du, ne? Die längste Serie, ja, sorry. Danke, die längste Serie, 8 Episoden bereits. Und wir machen weiter. Wir setzen da einfach gleich an. Unsere Speise ist zu tun im Willen des Herrn. Es ist 7:30 abends. Wir sind seit früh hier im Studio. Heute Morgen kamen wir hier rein, 7:30. Wir sitzen immer noch im Studio. Wir bleiben sitzen. Ich laufe nicht weg. Wir lieben es, euch zu dienen. Ja. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal.